Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 24. Juni bis 7. Juli 2016. Sonstiger Antrag Ticketnummer 206829, Beauftragung und Entsendung Marina Kassel. Der Antrag ist vom Paki. Moin Kollegen, ich stelle den Antrag, dass wir Uwe Stein aus dem Presseteam NRW für die Marina Kassel beauftragen. Er würde mit Bernd hin und zurückfahren und braucht nur ein Hotelzimmer. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Sonstiger Antrag Ticketnummer 206849, Beauftragung Sperrklauselklage. Dieser Antrag ist auch vom Paki. Liebe Kollegen, hiermit beantrage ich, Michelle Marsching damit zu beauftragen, die organisatorischen Dinge bezüglich unserer Verfassungsbeschwerde gegen die sogenannte Sperrklausel zu übernehmen. Ich habe bereits mit ihm gesprochen und er würde das gerne tun. Alles Vertragliche und Finanzielle würde er natürlich rechtzeitig mit uns abstimmen. Auch diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 207514, Antrag auf finanzielle Beteiligung. Antragsteller ist Thomas. Hiermit beantrage ich bei eurem Landesverband die Beteiligung an der Finanzierung der Darstellung der unterstützenden Parteien unter ttip-demo.de mit einer Summe von 200 Euro. Köln ist eine der Demo-Standorte. Da wäre es sinnvoll, wenn jeder aus eurem Bundesland, der auf die Seite geht, das Piratenlogo sieht. Entgegen der Vorgehensweise bei der letzten bundesweiten TTIP-Großdemo in Hannover sind die Organisatoren diesmal auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Mobilisierung und Werbung zur Teilnahme reicht leider nicht aus. Da das Piratenlogo vorliegt und eigentlich nur freigeschaltet werden muss, also kaum technischer Aufwand zu treiben ist, hat man mir einen Spezialpreis von ca. 1000 Euro in Aussicht gestellt. Grüne und Linke zahlen ein Vielfaches. Wie wir alle wissen, ist der Bund, den es eigentlich anginge, bei einer derart bundesweiten Darstellung finanziell besonders knapp. Nichtsdestotrotz bekommt auch er einen Antrag von mir auf eine Beteiligung an selbst festzulegender Höhe. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 200887, Anmietung eines Parteibüros in Witten. Das ist ein Finanzantrag, Antragsteller ist der Stefan. Die Piratenpartei NRW mietet ein Parteibüro in Witten in der Wiedeystraße 15 an. Das Büro liegt zentral und in der Nähe des Rathauses. Es bietet einen Raum für Versammlungen, Seminare, Bündnistreffen, Veranstaltungen und so weiter. Zusätzlich ist eine Küche, ein WC im Hausflur und ein Kellerraum enthalten. Ein großes Schaufenster würde es erlauben, die Piratenpartei dauerhaft im Stadtbild zu zeigen. Da gibt es ein angehängtes Exposé mit weiteren Informationen und Bildern über das Mietobjekt. Roland sagt zu, zusätzlich monatlich eine Spende von 100 Euro zu machen, um einen Teil des Mietzinses zu begleichen. Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro Kaltmiete und etwa 50 Euro Nebenkosten. Hinzu kommen noch Kosten für die Gasheizung und für Strom. Insgesamt soll ein Betrag von 250 Euro monatlich vom VKV-Konto des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Parteibüro aufgewendet werden. Wir benötigen zunächst die grundsätzliche Zustimmung des Landesvorstandes, um die Immobilie für die Piratenpartei zu sichern. Den Mietvertrag erhalten wir dann als nächsten Schritt. Dieser Antrag wurde schon zweimal in der Vorstandssitzung behandelt. Außerdem gab es zusätzliche Gespräche. Diesem Antrag wurde letztlich stattgegeben mit der Anmerkung des Vorstandes, dass der Vertrag bereits im Januar 2017 zu Ende Mai 2017 wieder gekündigt wird. Ticketnummer 206737, Finanzantrag VKV Leverkusen. Antragsteller ist der Einfachmieter. Der VKV Leverkusen spendet 200 Euro aus dem Budget des VKV Leverkusen an den Landesverband Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei. Dieser Betrag ist zweckgebunden als Übernahme des entsprechenden Teils der Kosten, dem Budget der Verfassungsbeschwerde zuzuführen. Sofern dieses satzungstechnisch oder rechtlich nicht möglich ist, ist diese Spende aufstockend zum Vorstandsbeschluss zu verwenden. Diesem Antrag wurde gerne stattgegeben. Ticketnummer 204528, Mambe-Moderator. Der Antrag ist vom Ticanderoga. Hi Vorstand, ich möchte das Team der Mumble-Moderatoren mit meiner Wenigkeit verstärken, NBC und bestenfalls unterstützen mein Anliegen. Auch dieser Antrag wurde gerne angenommen. Ticket Nummer 205919, Finanzantrag, Transport, Landesparteitag, Zubehör aus der Landesgeschäftsstelle, das ist ein Nachbeschluss. Antragsteller ist die Vakuum. Hallo lieber Vorstand, hiermit bitte ich um eine Aufstockung des Budgets von 100 Euro. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es zahlreiche Unwettermeldungen in NRW mit Hagelkörnern, die Schäden anrichteten. Deshalb habe ich mich am Freitag bei Anmietung entschlossen, eine Vollkasko ohne Selbstbeteiligung abzuschließen, da der Wagen 3 Tage draußen stehen würde. Ursprünglich war eine Selbstbeteiligung von 850 Euro im Angebot vorgesehen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 207791, Antrag auf Entsendung eines Vorstandsmitgliedes zur JUPI-Bundesmitgliederversammlung. Der Antrag ist vom Jojo. Der Landesvorstand möge beschließen, das Landesvorstandsmitglied Jonathan Benedikt Hüter zur Bundesmitgliederversammlung der Jungen Piraten e.V. am 30. und 31. Juli nach Würzburg zu entsenden. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Sonstiger Antrag, Ticket Nummer 208624, PPI Observer Member. Der Antrag ist von Paki. Moin Kollegen, hiermit stelle ich den Antrag, dass der Landesvorstand NRW sich für die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen als ein sogenanntes Observer Member bei den Pirate Parties International bewirbt und mich als Ansprechpartner bzw. Koordinator beauftragt. Damit sind keinerlei Kosten oder Verpflichtungen verbunden. Um die Formulierung der Bewerbung würde ich mich kümmern. Es folgt eine Liste der Anforderungen bzw. Formalien, die dazu zu erledigen sind. Am 23. und 24. Juli findet in Berlin der Parteitag der Internationalen Piratenparteien statt, und ich würde es begrüßen, dass wir mit der Mitgliedschaft als Observer-Member eine Zugehörigkeit und auch Verantwortlichkeit innerhalb der internationalen Piratenbewegung zeigen. Immerhin sind wir der größte Verband in Mitgliederzahlen weltweit. Diesem Antrag wurde stattgegeben.